Live. DJ Session mit Alle Farben. We'll be right back. Live mit der dritten Stunde der 1Live DJ Session. Ihr hört jetzt alle Farben aus unserem Resident Team. Der hat letzten Monat seine aktuelle Single Baby Goodbye rausgehauen und die gibt's gleich auch hier im Mix zu hören. Baby, I keep on thinking about the same thing all night. Set der 1Live DJ Session mit unserem Resident Alle Farben. Das gerade war seine aktuelle Single Baby Goodbye. Mega Feel Good Song. Viel Spaß wünsche ich weiterhin mit seinem Mix.

cannot bear to see you leave me. I'm begging you, don't go. Eins live DJ Session mit alle Farben. I cannot bear to see you. Hier ist 1 Live mit einem Set von Resident DJ Alle Farben in der dritten Stunde der 1 Live DJ Session. Der ist dieses Jahr auch wieder beim Perukaville am Start. Viel Spaß wünsche ich weiterhin mit seinem Mix. Get this party jumping. 1 Live. DJ Session mit alle Farben. I need you to back it up. I need you to back it up. Swear I don't feel enough. I need you to back it up. Swear I don't feel enough. I need you to back it up. I need you to back it up. das war die 1Live-DJ-Session für diese Woche mit mir, Mogwai, meinem Gast-DJ Vintage Culture, und gerade läuft noch der Resident-Mix von Alle Farben. Wenn ihr euch die Sets nochmal in Ruhe anhören wollt, könnt ihr das natürlich ganz einfach in unserer 1Live-App machen. Da findet ihr alle Episoden der DJ-Session jederzeit zum Nachhören. Hier kommt jetzt noch die Alle Farben-Single Loving You Is Life gemeinsam mit Cheat Codes und Joseph. Session mit Alle Farben.